So kam es allmählich in den Ruf, etwas sehr Altes, ja Komisches zu sein. Und so konnte zum Schluss die deutsche Nation sich einbilden, jünger zu sein als andere Nationen. Sie war jugendlich, insofern ihre uralten, erstarrten Einrichtungen ihr und ihrer Zeit nicht mehr genügten. Die Trennung Österreichs von dem eigentlichen Deutschland, schon durch den Westfälischen Frieden vollzogen, wurde bekräftigt durch seine Ausdehnung nach dem Südosten, durch die Türkensiege des Prinzen Eugen. Aus der alten bajuwarischen Ostmark wurde die große Donaumonarchie, ein Reich für sich, noch einmal unbewusst von uralten römischen und byzantinischen Überlieferungen geleitet, durch Eroberungen und Erbzufälle zusammengewürfelt und doch geschichtlich richtiger, geografisch passender als seinen nur auf Vergrößerung bedachten Politikern bewusst sein mochte. Es lebten Deutsche in diesem Reich, aber insgesamt weniger Deutsche als Slawen, Magyaren, Italiener. Geschichtlich weniger richtig, künstlicher, gewalttätiger war das Staatsgebilde, das im Nordosten entstand und dessen Aufstieg das politisch gewichtigste deutsche Ereignis im 18. Jahrhundert darstellt. Es erschien revolutionär schon damals, als es zuerst geschah, obgleich noch nicht so folgenschwer, wie es sich dann im 19. Jahrhundert erweisen sollte. Wir haben von den Grundtatsachen der deutschen Geschichte gesprochen, von Deutschlands Lage zwischen Ost und West, vom Reich, von der Reformation. Preußen ist keine solche Grundtatsache, denn Preußen hat es, sieht man genau zu, nur 150 Jahre lang gegeben, von den Anfängen Friedrichs des Großen zu den Anfängen Wilhelms des Zweiten. Vorher, vor Friedrichs Schlesischen Kriegen, gab es Preußen noch nicht als eine geschichtlich mächtige Tatsache. Und längst bevor in unseren Tagen der preußische Staat in der Form abgeschafft wurde, war er in Deutschland aufgegangen und von ihm verschlungen worden. Was auch die Zukunft bringen mag, Preußen wird nie wiederkommen. Und schnelllebig wie unsere Zeit ist, wird bald sein Name vergessen sein. Preußen hat eine kurze Geschichte. Aber es wurde seine Funktion, seine unvorhersagbare, ungewollte, vom Eigensinn der Geschichte ihm zugespielte Chance und Aufgabe, der deutschen Nation ihre moderne politische Form zu geben. Eine Aufgabe, die es auf seine eigene, typische, nicht eben glückliche Weise bewältigte. Danach verschwand es. Preußen ist so keine Grundtatsache der deutschen Geschichte, wohl aber eine Haupttatsache der modernen deutschen Geschichte. In einem alten französischen Konversationslexikon steht unter dem Namen Preußen die Beschreibung »ein Königreich, das durch Kriege und Räubereien gewachsen ist«. Nun, das sind alle Königreiche und die meisten Republiken. Friedrich der Große hat hier nichts anderes getan als Ludwig von Frankreich oder Peter von Russland oder Präsident Polk von den Vereinigten Staaten von Amerika. Nur im Falle dieser anderen sieht man doch nachträglich, welches der Sinn ihrer Eroberungen war. Sie gaben der Nation ihren Staat. Die Könige von Frankreich, dürftige Potentaten am Anfang, waren doch immer die Könige von Frankreich. Die Geschichte ihrer Vergrößerung ist die Geschichte vom Werden Frankreichs. Nicht so beim preußischen Staat, der diente nur sich selber. Er war nicht für die deutsche Nation da. Die Vermählung mit dieser kam viel, viel später. Er war nicht zum Wohl der Untertanen da, und doch verlangte er von allen den strengsten Dienst. Soziologen sagen uns nun freilich, so ein Unding wie einen Staat gibt es in Wahrheit nicht. Wo die Leute vom Interesse des Staates reden, da meinen sie gewisse soziale Klassen, Träger von Pfründen, Bürokraten, Landbesitzer, Militärs, deren materielle Interessen insgesamt den Staat ausmachen. Solche vernünftigen Theorien geben uns nicht die ganze Wahrheit. Die glücklosen Kasernenkönige, die den preußischen Staat schufen, hätten als Markgrafen von Brandenburg ein so lustiges Leben führen können wie mancher deutsche Fürst, Dazu brauchten sie Preußen nicht. Sie arbeiteten nicht für sich, sie arbeiteten selber für den Staat und brachten sich schier durch Arbeit um. Eingeschränkt werden muss auch die alte Überlieferung, wonach Preußen ein Junkerstaat gewesen sei. Junker, privilegierte Landbesitzer, gab es auch anderswo, östlich und westlich der Elbe, und es ging ihnen anderswo besser, als es ihnen in Preußen ging. Sie waren und blieben die Herren in Mecklenburg. Sie waren unter dem Protektorat des Zaren die Herren in den russischen Ostseeprovinzen. Sie waren die Herren in Polen. Sie waren die Herren in Hannover, weil der dortige Kurfürst als König in England saß und in seinem Stammlande den einheimischen Adel gewähren ließ. Sie waren nicht die Herren in Preußen. Der Staat war der Herr. Erst nachdem der Staat die ständischen Rechte der Junker wie der Städte gebrochen hatte, schloss er unter Friedrich dem Großen den ungeschriebenen Kompromiss mit der Aristokratie. Sie durfte die Herrschaft auf dem flachen Lande, die Gerichtsbarkeit über ihre Bauern behalten und das Monopol der höheren Laufbahn in Armee und Verwaltung genießen, solange sie dem König beim Regieren nicht dreinredete. Das hat die Junker mit dem absoluten Staat allmählich ausgesöhnt, und sie haben später Gewinn und Schutz von ihm gehabt, weswegen man aber doch nicht sagen kann, dass sie Preußen gemacht hätten. Der preußische Staat hat sich selber gemacht. Wenn man einen weniger mystischen Ausdruck vorzieht, er war das Werk von ein paar von der Furie der Staatsräson besessenen Königen und den Dienern, welchen sie kommandierten. Wenn Bayern, wenn selbst Württemberg oder Hannover einzelnen deutschen Arten etwas wie eine politische Organisation gab, so war das bei Preußen nicht der Fall. Ein preußischer Stamm war nicht bekannt. Zu Zeiten hat der preußische Staat über beinahe ebenso viele polnische wie deutsche Untertanen regiert, zu anderen über ebenso viel west- und mitteldeutsche wie ostelbische. Es kam auf die Zahl der Untertanen mehr an als auf Nationalität und Charakter. Österreich wurde später die Donaumonarchie genannt. Der große Strom war seine Lebenslinie. Preußen hatte an einer ganzen Reihe paralleler Stromsysteme geringfügigen Anteil. Ein halbwegs kompaktes Staatsgebiet östlich der Elbe und ein paar Fetzen Landes zwischen Elbe und Rhein. Es hätte auch noch anderswo sein können. Zeitweise hat es tief nach Süddeutschland gegriffen, nach Ansbach, nach Sigmaringen, ja bis zum Neuenburger See. Andere Staaten, schrieb Graf Mirabeau, haben eine Armee. In Preußen hat die Armee einen Staat. Richtiger hätte es geheißen, andere Völker haben einen Staat. In Preußen hat ein Staat eine Anzahl von Ländern, hat er die Fragmente eines Volkes oder mehrerer Völker. Das mit der Armee stimmt nicht einmal. Keine wüste Soldateska, keine übermütige Generalität schaltete in Preußen. Die Soldaten waren diszipliniert bis zum Äußersten, Schrecklichsten. Die Offiziere bescheiden bezahlt und unpolitisch. Wenn das Heer bei weitem der größte Ausgabenposten, wenn die ganze Verwaltung auf das Heer ausgerichtet war, so diente doch das Heer dem Staat, seiner Erhaltung, Sicherung, Erweiterung. Militärische Notwendigkeiten bestimmten die Ökonomie. Die ständigen Steuern, die Regierungsmonopole, Zölle, privilegierten Unternehmungen, geförderten Industriebetriebe, durch welche der König den Staatssäckel zu bereichern suchte. Man hat das später Militarismus genannt. Etatismus wäre aber doch das passendere Wort. Eine romantische Verherrlichung des Krieges lag den Königen von Preußen nicht. Sie waren mit Kriegen so sparsam wie mit allem anderen. Ein von alten, echten und bedrohlichen Staatswesen umgebener Kunststaat, welcher ohne innere Notwendigkeit existierte, brauchte eine starke Armee, so wie eine Maschine des Motors bedarf. Auch die alte Vorstellung von dem reaktionären Preußen werden wir, was das 18. Jahrhundert betrifft, ratsamerweise vergessen. Preußen galt damals nicht als reaktionär, sondern als fortschrittlich und philosophisch. Es galt als gut regiert, weil es durch einen harten Berufskönig und ein zuverlässiges Berufsbeamtentum schärfstens im Interesse des Staates regiert wurde. Seine Verwaltung erschien als rational, konsequent und sauber, seine Justiz prompt, unparteiisch und dem, was man später den Rechtsstaat nannte, schon sich annähernd. Diese Vorstellung von dem fortschrittlichen, vernünftigen, trotz seines absoluten Königtums nahezu republikanischen Preußen hat sich in Frankreich auch nach dem Tode Friedrichs erhalten und ist erst im 19. Jahrhundert allmählich einer anderen gewichen. Im Mittelpunkt aller Sympathien für Preußen stand die Figur des Monarchen, dem es gelungen war, einige norddeutsche Landfetzen zur Großmacht zu erheben, von der der europäische Friede abhing. Friedrich verblüffte die Welt und hielt sie in Atem, und das gefiel den Leuten. Das Reich war gemütlich und im Politischen beinahe zum Lachen. Preußen war ungemütlich, aber seinen König nahm man ernst. Durch sein Bündnis mit der britischen Weltmacht riss er das provinzielle, zurückgesetzte Deutschland wieder in die Weltpolitik. Dass er sich dann der drei größten Militärmächte 7 Jahre lang erwehrte, brachte ihm die Bewunderung auch jener Deutschen, das waren die meisten, welche die Nation noch immer in Wien und nicht in dem reichsfeindlichen, neuen, fernen, fremden Berlin beheimatet sahen. Dann war Friedrich nicht nur Soldat und Täter, sondern auch Schriftsteller, Philosoph, Literat, eine unerhörte Verbindung. Und er war tolerant. Er ließ Geistesfreiheit zu. Dass er sie wesentlich nur in der Sphäre zuließ, die ihm gleichgültig war, der religiösen oder metaphysischen, aber nicht in der politischen, wurde umso leichter übersehen, als selbst die französische Intelligenz an politischer Freiheit im Grunde nicht interessiert war, wohl aber an philosophischer und an philosophischer, starker, guter, absoluter Regierung. Friedrich schien das zu geben. Aus aller Welt pilgerten die großen und kleinen Herren des Geistes zu ihm. Große, sonderbare, liebens- und hassenswerte Erscheinung. Dieser Urgründer des preußischen Deutschland sprach und dichtete auf Französisch und machte sich über die deutsche Zivilisation lustig. König von Gottes Gnaden, aber ohne Religion. Menschenfreund und Menschenverächter, Freigeist und Despot, Bürgerkönig und Beschützer des Junkertums. Noch Jahrhunderte später der Abgott der Nationalisten, aber in seiner Person ein volksfremder, grimmiger, trostloser Spottvogel, ein Mensch von höchster musischer Kultur und doch auch abergläubisch, starr und finster. So steht Friedrich II. Vor der Geschichte da. Steht er im Zentrum der preußisch-deutschen Geschichte. Seine Legende hat uns nicht wohlgetan. Sie hat zum ersten Mal die Deutschen mit jener Haltung vertraut gemacht, welche von dem großen Mann große Taten erwartet, den Zauberer gewähren lässt und sich nicht um seine Mittel kümmert, solange er nur wieder und wieder Erfolg bringt. Die Teilung Polens, auf die Friedrich sich in den 70er Jahren einließ, war kein deutsches Ereignis mehr. Sie war eine kühne, schamlose Transaktion der osteuropäischen Politik, ein Raubgeschäft zwischen drei selbstständigen Mächten, Preußen, Österreich und Russland. Übrigens gefiel sie der linken Intelligenz, dem Herrn von Voltaire, dem Grafen Mirabeau. Denn die polnischen Bauern hatten es unter ihren eigenen Herren schlecht genug gehabt und würden von dem aufgeklärten König von Preußen viel besser regiert werden. Mirabeau, dem Jüngeren, gefiel das ganze deutsche Föderativsystem, dessen Loblied er im letzten Bande seines Werkes über die preußische Monarchie singt. Eine Anzahl untereinander zusammenhängender Kleinstaaten, meint er, sei einem einzigen zentralisierten Großstaat vorzuziehen. Zwar fehle einer so organisierten Nation die Hauptstadt, das all- und einzige Kulturzentrum, aber dieser Verlust, wenn es einer sei, werde aufgewogen durch Reichtum und Buntheit vieler kleiner Zentren des Strebens und Mühens. In Deutschland gebe es Freiheit, weil, was man in einem Staat nicht sagen und tun könne, stets in einem anderen möglich sei. Emigration in eine neue Heimat sei dort immer nur eine Sache einer Tagesreise. Die deutschen Fürsten kontrollierten einander. Einer müsse sich wegen seiner Sünden vor den anderen schämen. Viele seien vorzügliche Regenten, nur die wenigsten eigentliche Schädlinge. Sie wetteiferten miteinander in der Förderung der Wissenschaften, der Ausbildung guter Beamtenstäbe. Glück und Unglück eines Zeitalters lassen sich nicht summieren, nicht mit anderen Zeiten ernsthaft vergleichen. Wir gehören unserer Zeit an mit Haut und Haaren. Und ob wir gleich manchmal sagen mögen, wir hätten lieber in einem anderen Jahrhundert gelebt, so ist das doch nur eine Redensart, die sich nicht zu Ende denken lässt. Jede Epoche hat ihre Ängste und Nöte, wie ihre Erfüllungen und Schönheiten, deren Genuss selten gerecht verteilt ist. Wer von den heutigen lieber im 18. Jahrhundert gelebt hätte, der wird sich leicht als Frankfurter Großbürgersohn, als österreichischer Graf und Gönner Mozarts vorstellen, aber nicht als verfolgter Freigeist, der in den Gefängnissen des Herzogs von Württemberg schmachtet, oder als leibeigener Bauer in Mecklenburg. So viel aber wird man doch sagen können, dass es zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges ein Unglück war, als Deutscher geboren zu sein, und dass es 100 Jahre später, allgemein gesprochen, kein Unglück mehr war. Zwar, die politische Organisation war im Wesentlichen noch immer die aus den westfälischen Verträgen hervorgegangene, aber ein neuer Geist setzte sich dort, wo er sie nicht beleben konnte, über die alten Formen hinweg, und eine fröhliche Behaglichkeit des Lebens tritt uns aus mancher Schrift, manchem Baudenkmal der Zeit angenehm entgegen. Mirabeau hatte wohl recht, wenn er einige der deutschen Regenten ausgezeichnet fand. Es gab sie in Baden, in Braunschweig, Weimar, Dessau, Herren, die sich auf der Höhe der Aufklärungsphilosophie befanden und ihr nicht nur in Briefen geistreich schmeichelten, das konnte die russische Zarin auch, sondern sie für die Wohlfahrt ihrer Untertanen emsig zur Anwendung zu bringen suchten. Daneben gab es noch immer hässliche Zwergkarikaturen des französischen Absolutismus. Leicht werden wir im Rückblick eine Regierungsform verwerfen, deren Erfolg so sehr vom Zufall der Person abhing. Aber jede Zeit hat ihre eigenen Begriffe. Das Ideal des späteren 18. Jahrhunderts war gute Regierung, nicht demokratische als Selbstzweck und nicht einmal durch Demokratie gesicherte Regierung. Allmählich verbreitete sich etwa das Gefühl, dass die Tage der geistlichen Fürstentümer, dieser sonderbarsten unter den Herrschaftsformen des Alten Reiches, gezählt seien. Aber nicht darum, weil es ihnen an einer demokratischen Grundlage fehlte. Die Wählbarkeit des Fürsten und die Rechte des Domkapitels machten die geistlichen Territorien eher noch ein klein wenig demokratischer als die erbdynastischen. Als veraltet galten sie, weil sie kirchlich waren und der Zug der Zeit ein rationalistischer, weltlicher war. Daher denn auch das, was ihnen bevorstand, mit einem treffenden Ausdruck die Säkularisierung, das ist die Verweltlichung, genannt wurde. Nicht Volksvertreter würden die Funktion der Priesterregenten übernehmen, sondern weltliche Monarchen und ihre Beamten. So war der radikalste Staatstheoretiker der 1780er Jahre nichts weniger als ein Demokrat und nicht einmal ein Vertreter des aufstrebenden Bürgertums. Es war der erwählte römische Kaiser, Beherrscher der österreichischen Erblande, Joseph II. Aus dem Hause Habsburg-Lothringen. In den Künsten der Gleichmacherei, der Zentralisierung und Rationalisierung trieb dieser begabte Fanatiker es weiter, als der fortschrittsfreudigste Professor sich hätte einfallen lassen. Er versuchte, die Kirche zu einer gehorsamen Staatsinstitution zu machen, plünderte die Klöster, unterdrückte unnütze Mönchsorden, machte den Papst während seines verzweifelten Besuches in Wien lächerlich. Jedenfalls sein erster Minister tat es. Er verbat sich alle Krönungsfeierlichkeiten als veralteten Firlefanz und erschien vor seinen Völkern als emsiger Chef einer Bürokratie, welche die Überreste der alten ständischen Vertretung zur Seite drängte, über nationale Unterschiede sich schroff hinwegsetzte, in alles Leben und Sterben der Untertanen sich wohlwollend einmischte. Der Kaiser kam dem Gedanken der Freiheit oder geistigen Toleranz so weit entgegen, dass er zeitweise jede Kontrolle des Büchermarktes aufgab, was ihm schlecht bekam. Aber es sollte doch nur eine Freiheit unverbindlichen Räsonierens sein, die sein eigenes Machtmonopol nicht beeinträchtigte. Dass er und seine Erben die Herren bleiben würden über die große, durchrationalisierte, zum Wohle aller Untertanen arbeitende Staatsmaschine, daran zweifelte er keinen Augenblick. Aufklärung, dies deutsche, durch Immanuel Kant berühmt gewordene Wort, wurde später auch in anderen Sprachen gebraucht, um einen geistigen Grundzug des 18. Jahrhunderts zu bezeichnen. Es erscheint uns hier die Tatsache, dass die Deutschen an einer übernationalen westlichen Geistesbewegung nun führend teilhatten. Sie haben diese Arbeit nicht angefangen. Aufklärung war schon am Werk in der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts, in der französischen Opposition gegen Ludwig XIV. Im Grunde fängt ja in der Geschichte nie etwas buchstäblich an. Wenn man so will, kann man den Geist der Aufklärung bis zur Renaissance und bis zu rebellischen Doktoren des Mittelalters zurückverfolgen. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war Aufklärung nicht mehr die im Dunkeln kämpfende, sondern die triumphierende, manchmal die regierende Philosophie. Aufklärung, was immer sie sonst bedeutete, war jedenfalls dies: aktive Geistesfreiheit, Kritik an Tradition und Autorität. Und zwar menschenfreundliche Kritik zu nützlichen, nicht zerstörerischen Zwecken. Das Bestehende wurde vor den Richtstuhl der Vernunft gebracht. Sei es, dass diese die Ratsamkeiten, die Interessen und Leidenschaften der Gegenwart gegenüber der toten Last des Vergangenen vertrat, sei es, dass sie sich die Erkenntnis ewiger Befehle Gottes oder der Natur zutraute. Beide Strömungen gab es nun auch in Deutschland. Die zweite, welche die bessere ist, im stärkeren Maße als die erste. Aber kein starkes, selbstbewusstes Bürgertum war ihr Träger. John Locke, das bezweifelte niemand, war der Schriftführer der alten Parlamentsaristokratie und des neuen englischen Großbürgertums gewesen. Die Forderungen des dritten Standes in Frankreich kamen aus dem Geist eines kräftigen, prosperierenden Bürgertums. Das deutsche Bürgertum war vergleichsweise schwach. Die stolzesten Reichs- und Bürgerstädte, Nürnberg und Augsburg, erschienen wie Schatten ihrer glorreichen Vergangenheit. Die deutsche Aufklärung besaß ihr Zentrum in keiner Klasse. Dass sie es nicht im Bürgertum hatte, wird man dessen geschichtlich gewordenen Charakter, seinem eingewurzelten Respekt vor der Obrigkeit, dem selbstischen Erhaltungssinn des Patriziats mehr noch als wirtschaftlicher Zurückgebliebenheit zuschreiben. Jedenfalls wurde die Aufklärung nicht wie in Frankreich ein politischer Protest. Ihre Vertreter waren hohe Beamte, Minister, den Thronen nah, ja, wie wir sahen, selbst einige der Herren, welche auf den Thronen saßen. Sie waren andererseits Schriftsteller, Dichter, Herausgeber von Zeitschriften in Berlin oder Göttingen, Universitätsprofessoren. In dem einen Fall waren die Probleme einer verbesserten Verwaltung, aber nicht der politischen Verfassung, der politischen Rechte der Bürger, ihr Hauptanliegen. Im anderen erhoben sie sich zu den höchsten wissenschaftlichen, moralischen, metaphysischen Spekulationen, hüteten sich aber vor politischen Forderungen. Der größte unter ihnen, Immanuel Kant, blieb ein gehorsamer Untertan des Königs von Preußen. Nie in neuerer Zeit war Deutschland so vollkommen in Harmonie mit den Besten seiner abendländischen Umgebung, stand es so auf dem Gipfel europäischer Geistigkeit wie in der Gestalt dieses unvergleichlichen Mannes. Vergebens macht man ihn zu einem nur deutschen Phänomen, indem man etwa den preußischen Charakter seiner etwas herben Alterslehre von der Pflicht in den Vordergrund rückt. Vergebens macht man ihn andererseits zum undeutschen Kosmopoliten, der eine englische Philosophietradition vollendete und dessen Familie obendrein schottischer Abkunft war. Kosmopolit, er war es, denn sein Anliegen war der Mensch. Die neuartige Aufforderung der Gecken in Deutschland zum Nationalstolz schob er mit verächtlicher Handbewegung von sich. Fremden Einflüssen stand er offen, der selber ein so machtvoller Einfluss wurde, französischen, Rousseau so gut wie englischen. Philosophie und Wissenschaft fragen nicht nach politischen Grenzen. Deutsch aber war er auch, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Deutsch war seine schöne, ungekünstelte Sprache, Deutsch die altfränkische Liebenswürdigkeit und Zurückgezogenheit seiner Existenz, Deutsch noch das leidenschaftliche Interesse, das er an Vorgängen in der Fremde nahm, an den Reformen Josephs II., an der amerikanischen und demnächst der französischen Revolution. Kant war kein Optimist. Er nahm die Menschheit und ihre Geschichte sehr ernst und dachte hoch von ihren Aufgaben, den an sie gestellten Forderungen. Aber er dachte nicht so hoch von den Menschen, wie sie wirklich waren, am wenigsten von den Politikern. Über die Gefahren der Zukunft, welche aus der Bosheit des menschlichen Herzens, aus einer nicht von Wahrheits- und Rechtssinn gemeisterten Technik flossen, wusste er ungleich mehr als John Locke. Nicht, weil er etwas später in der Zeit kam, sondern weil er schärfer dachte und beobachtete. Wir waren raffiniert durch Wissenschaft, aber nicht durch Moral kultiviert, immer bereit zu fechten, aber nicht für das Recht. Wenn wir selbst für das Recht Krieg führten, so wurde doch alsbald Unrecht daraus. Besser noch, Kriege offen und ehrlich zu Eroberungszwecken zu führen, als zu Bestrafungszwecken. Kreuzzüge für das Recht, konsequent durchgeführt, konnten nicht anders enden als in wechselseitiger Vernichtung auf dem allgemeinen Kirchhof der Menschheit. Dies letztere Ende war ohnehin wahrscheinlich, wenn man die Fortschritte überschlug, welche die Kriegstechnik schon gemacht hatte und weiterhin würde machen müssen. Eine Hölle von Übeln, eine barbarische Zerstörung der Zivilisation durch die Zivilisation selbst. Aber Kant weigerte sich dennoch, an ein solches Ende zu glauben. Man durfte nicht glauben, was aller Religion, allem Sinn menschlicher Existenz Hohn sprach. Der Mensch war frei, seiner Selbstvernichtung zu entgehen und sich zu einem wahrhaft moralischen, wahrhaft republikanischen Zustande zu erheben. Und es war nicht ausgeschlossen, dass die Natur selber die harten, nach Moral nicht fragenden Tatsachen ihm dabei helfen würden. Bediente sich nicht vielleicht die Natur gerade der menschlichen Ungerechtigkeit und Angriffslust, um endlich das möglich zu machen, was im modernen Militärstaat nicht möglich war? Die freie Entfaltung aller im Menschen schlummernden Begabungen? Den ewigen Frieden? Hatte sie nicht auf eben diese Weise schon den Staat zustande gebracht, zu dem der einzelne wilde Mann sich gerade so verhielt, wie er, der Staat, sich einmal zur Weltföderation verhalten würde? Die, welche die Staatsränke anzettelten, wussten es freilich nicht. Der Zweck aller Kriege konnte doch ihr endliches Aufhören und der ewige Friede sein. Aus der höchsten Not, der äußersten Gefahr würde die Umkehr kommen. Hierüber mochte noch einige Zeit vergehen, aber mit Zeit brauchte der Mensch nicht zu sparen. Der Einzelne konnte das Ziel der Menschheit nicht erreichen, nur die Gattung konnte es vielleicht. Oder doch dem Ziel näher und näher kommen. Mittlerweile sollte man die Völker wenigstens mit der Idee vertraut machen und Geschichte in weltbürgerlicher Absicht schreiben. Denn ohne das Bewusstsein einer gemeinsamen Geschichte und Uraufgabe konnte es keine Gemeinsamkeit in der Gegenwart geben. So war Kant ein harter Naturalist. Nichts Böses und Blödes, was in der Wirklichkeit geschah, überraschte ihn. Er konnte höhnisch sein wie Voltaire, realistisch wie Hobbes. Aber die verräterische Einseitigkeit dieser Schriftsteller war ihm fremd. Trotz allen bitteren Wissens konnte er auch so enthusiastisch sein wie Rousseau oder wie Schiller. Hinter den Schleiern seines scheuen Philosophengeistes verbargen sich Glaube, Liebe und Hoffnung. Vieles seither Gesagte ist schal geworden. Kants Spekulationen über die Geschichte, die Weltpolitik, die Situation des Menschen als politisches Wesen sind heute so lebendig wie vor nahezu 200 Jahren. Unsere Betrachtungen haben die Strecke in der Zeit erreicht, auf der sie in die Erzählung übergehen sollen. Modern kann vieles heißen. Das Deutschland Kaiser Wilhelms II. Kommt uns heute höchst unmodern und vergangen vor, und doch haben einige meiner Leser es noch erlebt, und ist es in diesem Augenblick noch keine 20 Jahre her, dass Wilhelm II. Gestorben ist. Nach angelsächsischem Sprachgebrauch beginnt die moderne Geschichte mit der Entdeckung Amerikas und dem frühen 16. Jahrhundert. Nach dem Deutschen beginnt sie meistens mit der Französischen Revolution. Sogar gibt es Schriftsteller, welche meinen, dass wir unlängst am Ende der modernen Geschichte angelangt seien und jetzt im nachmodernen Zeitalter leben. Alle solche Einteilungen trügen. Sie dienen praktischen Zwecken und vergehen mit ihnen. Modern mag man die Zeit der Französischen Revolution und vielleicht noch mehr die Jahre, die ihr unmittelbar vorhergingen, immerhin im doppelten Sinne nennen. Von uns aus gesehen, weil damals zuerst gewisse Konflikte, gewisse Hoffnungen und Ängste erschienen, die uns dann anzugehen nicht aufgehört haben. Einiges von dem, was damals war, ist immer noch jetzt, zum Beispiel das Denken Immanuel Kants. Dann aber waren die Menschen des ausgehenden 18. Jahrhunderts auch darin modern, dass sie sich selber für modern, für unterschieden von aller Vergangenheit hielten. Sie waren hoffnungsvoll, ja übermütig und ihrer Sache sicher. Groß war die Verachtung für das dunkle Gestern, das Mittelalter, das selbst Kant als eine unbegreifliche Verirrung des menschlichen Geistes ansprach. Und auch von ihren gegenwärtigen politischen Einrichtungen hielten sie nicht viel. Alles würde nun zum ersten Mal in der Geschichte in eine vernünftige Ordnung gebracht werden, und so würde es dann bleiben. In Deutschland haben wir es hier mit einer Bewegung des Geistes viel mehr als mit einer der Sachen zu tun. Das Land scheint in seinem wirtschaftlichen Treiben zu Ende des Jahrhunderts nicht gar so verschieden von seinem Anfang gewesen zu sein. Noch immer waren die Städte klein und hatten sich seit Jahrhunderten nicht ausgedehnt, wenn sie nicht geradezu geschrumpft und verödet waren. Noch immer fand die große Mehrheit der Bürger ihren Erwerb in der Landwirtschaft und bestand die engste Verbindung des Landes mit der Stadt. Noch immer war der Verkehr langsam und gering, waren die Straßen wenige, die Wälder groß und dicht. Reich war ein Teil des hohen Adels, einige Handelsherren in Hamburg oder Frankfurt. Bürger und Beamte lebten in würdiger Bescheidenheit. Auf den Bauernhöfen wurde beinahe alles gemacht, was man zum Leben bedurfte. Industrie, so wie man später dies Wort verstand, gab es nur in ihren geringsten Anfängen. Es ist das geistige Leben einer Nation, doch spontaner, freier, in seinen Quellen rätselhafter, als gewisse Schriftsteller wahrhaben wollen. Nicht das wirtschaftlich aufsteigende Bürgertum gab Friedrich Schiller die Räuber und Kabale und Liebe ein, der unruhige Zeitgeist tat es und sein eigener Genius. Und nun, was stand bevor? Was würden die kommenden Jahrzehnte bringen? Man sieht, wenn man sich auf den Standpunkt der 1780er Jahre zu versetzen sucht, nichts Unlösbares oder besonders unglücklich Verquicktes voraus. Keine schlimmen Klassenkämpfe, keine giftigen Konflikte zwischen Religionsparteien oder verlorenen, ihren Besitz bis zum letzten verteidigenden Herrenständen. Viel weniger eine Rebellion Deutschlands gegen Europa. Nie war Deutschland so europäisch und beliebt, nie so viel hoffnungsvoller guter Wille und so wenig Angst zu finden. In der Diplomatie freilich stand wieder einmal eine Krise bevor. Aber das war nichts Ungewöhnliches. Das türkische Reich auf dem Balkan schien reif zur Auflösung. Zwei östliche Großmächte, Österreich und Russland, würden sein Erbe antreten, sei es nach polnischem Beispiel, indem sie teilten, sei es, indem sie sich darum schlugen. Dasselbe Schicksal war dem noch bestehenden traurigen Rest der polnischen Königsrepublik zu prophezeien. Und dann das Deutsche Reich, die Milchstraße von Reichsritterschaften und Reichsstädten, Abteien und Bistümern, Mark-, Land- und Raugrafschaften, dies barocke System, das so offenbar nicht mehr zeitgemäß war, aber zähe war in der Kunst des bloßen Existierens, und sich von selber nicht auflösen wollte, was würde aus ihm werden? Das Wahrscheinlichste war auch hier die Anwendung des neuen Teilungssystems, wobei die beiden deutschen oder halbdeutschen Großmächte die Exekutoren abgeben würden. Schon Joseph II. Hatte sich Bayerns durch Tausch bemächtigen wollen. Dagegen war damals noch, als Beschützer der deutschen Teilmächte, der König von Preußen eingeschritten. Würde aber nicht sein Nachfolger sich etwa mit vergleichbarem Gewinn im Norden abfinden lassen? Wie würde Frankreich, das die Teilung Polens hatte schlucken müssen, auf eine gewalttätige innerdeutsche Flurbereinigung reagieren? Wie England auf einen russischen Drang nach Konstantinopel? Solche Fragen stellten sich diplomatische Beobachter und beantworteten sie düster. Eine solche Unordnung wie die jetzt drohende würde es seit dem Dreißigjährigen Krieg nicht gegeben haben. Sie würde sich aber doch nur in der zwischenstaatlichen, diplomatisch-militärischen Sphäre abspielen, einer Sphäre, die nach den Begriffen und Gebräuchen des 18. Jahrhunderts nur wenige anging. Die Krise kam dann auch, im vierten Jahr nach dem Tode des großen Friedrich. Aber wie es so geht, sie kam von einer Seite und auf eine Art, welche niemand erwartet hatte.